kenne nicht Vater noch Mutter. Hört ich die Stimme der Liebe, lief ich entgegen, stürzt ihnen zu, gelöst, erlöst von allem Fall.